möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Veranstaltung in diesem halben Jahr. Wer war bei Verbänderin wirklich? Und übergebe unseren Referenten das Gute. Also dieses Lokal in seiner etwas trüben Verfallsstimmung passt genau zu dem, wovon Benjamin immer redete, dass alles hinfällig ist. Insofern ist die Beleuchtung vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich nicht das Prunksofa beziehen kann. Ich habe mir irgendwie die Wirbelsäule gestaucht und muss deswegen die Sache stehend absolvieren. Aus diesem Grund, da man leider Gottes auch nicht sitzend am Computer verweilen kann, muss ich leider aus vielen Texten was zusammenstückeln. Ich hoffe, man merkt nicht so sehr, wann die Nähte platzen. Das Ganze sollte eine Stunde dauern, Tina, bitte nur brutal 5 Minuten vorher die Gelegenheit gebe, einen Schlusssatz zu bringen, sonst ist es so nicht. Gut. Walter Benjamin hat im September vor 60 Jahren in der kleinen spanischen Grenzstadt Fortu den Tod gewählt. Aus allgemeiner Ermattung und aus der besonderen Befürchtung, von den spanischen Behörden des Franco-Regimes der deutschen Besatzung in Frankreich ausgeliefert zu werden. Wie er selbst sagte, erwartete er von uns, die nach ihm kamen, keine Verherrlichung seiner Großtaten, sondern Gedächtnis unser und damit natürlich auch seiner eigenen Person, die wir erlegen sind. So setzt er das Bewusstsein der Niederlage in die Mitte dessen, was ihm überliefernswert schien. Niederlagen lang vor der allerletzten in Portu. So stehen denn meine Siege im Kleinen, den Niederlagen im Großen gegenüber, schreibt er schon 1932 dem Freund Scholem. Dabei denkt er in erster Linie an die Bücher, die er plante und von denen er keines vollenden konnte, darüber hinaus aber schon damals an die Kette von Enttäuschungen und Beraubungen, die er angefangen mit dem schweren Fall der Freunde von 1914 erlebt und erlitten hatte, als die Jehova schreiend ins Feld zogen. Die letzte Erschütterung erlitt er zweifellos durch den Nicht-Angriffspakt zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion 1939. Und zwar nicht nur durch das darauf folgende Verbot der kommunistischen Partei in Frankreich, mehr noch durch die rückhaltlose Unterwerfung der ganzen offiziellen Internationale unter diese staatliche Politik. Mochte der Pakt für sich unter Umständen noch als Kalkül einer Staatsräson in höchster Not durchgehen, so doch keineswegs das Verhalten der Internationale, die das vielleicht Unvermeidliche nicht als unvermeidlich hinstellte, sondern als Erfüllung höchster politischer Absichten. Benjamin fordert in seiner Geschichtsphilosophie, es müsse jede Epoche aus der Vergangenheit und aus dem Vergessen dasjenige herausreißen, worin sie einerseits sich selbst erkennt, andererseits aber an jener Vergangenheit etwas, das nur gerade jetzt, eben in diesem Augenblick erkannt werden konnte, weder früher noch später. Wenn wir das auf unser Verhalten zu Benjamin selbst anwenden, dann schaffen wir den Spiegelblick. Heute wie damals leben wir in einer Epoche der künstlich hergestellten Windstille, der Leere, des bloßen Weitermachens. In Frankreich der Epoche nach 1933 war es zu mächtigen Bewegungen von unten gekommen, die in gewissem Sinne in der Bedeutung einer Einheitsfront von unten das Zusammengehen aller Kräfte forderten, nicht nur gegen den deutschen Faschismus, sondern auch gegen die Ambitionen, die in Frankreich in dieselbe Richtung liefen. Aber die Parteiorganisationen nahmen sich der Sache an und erstickten den Elan, sodass es nie zur Unterstützung der Volksfrontregierung in Spanien gegen den Putsch des Generals Franco in ausreichendem Maße kommen konnte.